Das Blutband von Dante Gabriel Rossetti aus Gesammelte Gedichte von Hedwig Lachmann, aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Das Blutband von Dante Gabriel Rossetti. Saht ihr noch nie, wo ein Geschwisterpaar aus erster Ehe stammte, welch ein Pfand der Liebe ihm der gleiche Ursprung war, wiewohl es seine Mutter nie gekannt, wie es mit seines Vaters Kindern zwar gutwillige Vertraulichkeit verband, doch eines mit dem andern offenbar in engerer Gemeinsamkeit verwandt. So schien es mir, da ich zuerst dich sah, Geliebte, dass von Seelen mir vertraut, vor allen andern eine meiner nah. O du, obgleich in Jahren nicht geschaut, mit mir geboren an vergessenem Ort, ich kannte, Zwillingsseele, dich sofort. Ende von Das Blutband von Dante Gabriel Rossetti.